Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Für das folgende Hörspiel kamen drei Menschen genau zum richtigen Zeitpunkt zusammen. Die Autorin Irmgard Menner, die Regisseurin Judith Lorenz und schließlich der Tonmeister, der auch die Musik macht, Jean Szymczak. Eine glückliche Konstellation, die zu einer Koproduktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandradio Kultur im Jahr 2006 führte. In den nächsten 49 Minuten erleben Sie, wie einer jungen Frau, gespielt von Anna Thalbach, die Realität immer wieder ins Absurde verrutscht. Katzenzungen. Hörspiel von Irmgard Menner. Erstens, afrikanisches Wunder. Hinter mir stehen sie schon bis zum Küchenkrepp. Unsere ergebenen Gesichter kann ich in der Spiegelsäule vor der Kasse sehen. Eps Leugeld? Draußen, wo man die Wagen anschließt, wartet der Dauerbettler. Hätten Sie vielleicht ein bisschen Kleugeld für mich? Kleugeld? Ich weiß nicht, wozu die Spiegelsäule gut ist. Sie geht gar nicht bis zur Decke. Vielleicht steckt ein Detektiv drin. Wenn ich mich jetzt drin spiegle, sehe ich ihm genau in die Augen. So, hier dann aber keiner mehr hinten, ja? Sie sind der Letzte dann, ja? Der Nächste. An der Kasse sitzt ein ziegengesichtiger Mann. 486. Er lässt die Fingerkuppen der rechten Hand auf den Tasten springen. Aber es ist nicht kleiner. Mit der linken schiebt er Zeug, das auf dem Gummiband auf ihn zufährt, vorbei. Cent. Er ist wirklich sehr hässlich. Wenn man sein Gesicht sieht, riecht man Ziege. Haben Sie es passend? Ein harscher Geruch. Treuaufkleber? Er kassiert und gibt heraus, ohne aufzuschauen. Nächste, bitte. Jetzt bin ich dran. Kundenkarte? Nee, hab ich nicht. Er hört auf, Zahlen einzugeben, schiebt meine Sachen nicht weiter. Er sieht prüfend oder irgendwie ungläubig in mein Gesicht. Was ist? Denkt er, ich habe geklaut? Springt jetzt der Detektiv aus der Säule? Mal sehen, ob das nicht... Er bückt sich. Sein Kopf verschwindet unter der Kasse in dem Verschlag. Ich sehe nur noch seinen Rücken mit dem weißen Kittel. Wo hängt das denn hin? Er richtet sich wieder auf, der Ziegengesichtige. Ich hab da was für Sie. Ein Tütchen. Ein Tütchen. Immerzu werden einem Tütchen, Tütchen, Schälchen und Häppchen zugesteckt. Vitaminjuwel hatte ich erst und neulich, ihre Füße haben es sich verdient. Afrikanisches Wunder fördert die Schönheit. Na danke. Ja, dann ist das ja auch etwas für mich. Jetzt verschwindet er wieder in seinem Kassenverschlag da unten. Kramt rum. Fördert die Schönheit. Da hat er noch ein Tütchen mit afrikanischem Wunder. Das lässt er in die Kitteltasche gleiten. Das mache ich gleich nachher in der Mittagspause. Na gut, Sie benutzen es. Und wenn ich wiederkomme, kann ich sehen, ob es mich überzeugt. Dann nehme ich es auch. Als Leugnet vielleicht. Ich überlege, ob ich dem Dauerbettler das afrikanische Wunder in die Hand drücke. Für Lebensmittel. Aber der hat es ja nur auf den Einkaufswagen-Euro abgesehen. Zu Hause lese ich auf der Packung, die Wirkung setzt in zwei Stunden ein. Die Wirkung setzt in zwei Stunden ein. Da mach's gleich. Ich reiße das Tütchen auf und reibe mir das afrikanische Wunder ins Gesicht. Zwei Stunden später sehe ich in den Spiegel. Ich habe das Gesicht einer Tüpfelhyäne. Waschen. Waschen. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Reiben. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Schleifen. Funktioniert nicht. Schleifen. Funktioniert nicht. Sie, habt ihr Neugeld? Für etwas zum Essen? Zigarette? Nein! Ich schieb den Dauerbettler zur Seite und sehe mich in der Spiegelsäule. Die mit Mütze und Tuch vermummte Gestalt bin ich. Bitte sehr, junger Mann, hier sind Ihre Treuherzchen. Ach, heute ist so ein schöner Tag, da legen wir sogar noch eins drauf. Bitte sehr. Und da ist er. Wiedersehen. Der Mann an der Kasse. So, der Nächste bitte. Das ist der Ziegengesichtige. Einen wunderbar schönen guten Tag wünsche ich. Er ist schön geworden. Das haben Sie gut ausgewählt, Katzenzungen. Ist eigentlich geheim, aber... Wenn man eine Schachtel davon auf einmal isst, kann man plötzlich Gedichte schreiben. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the so schön. Of May. Sie eine Kundenkarte? Nicht? Papa, muss ich Ihnen aber wärmstens ans Herz legen. Das lohnt sich. Für mich übrigens auch, denn dann kommen Sie immer wieder hier einkaufen. Zweitens, die weiße Karte. In der ersten Nacht, die ich wieder in der Stadt verbringe, träume ich von Baumrinden, Tannennadelpolstern, von rosa Lamellen an der Unterseite der Pilze, von den glänzenden Adern der Schwanenfedern, von Wolkentürmen, von der Kühle am Morgen. Komm mal rüber, was ist denn? Halt. Jemand geht an meinem Fenster im vierten Stock vorbei. Wahnsinn. Es stimmt wirklich. Oh, Scheiße. Ich stehe gerade erst auf der Prostmahlzeit. Eine Malerkolonne ist dabei, das Haus zu streichen. Ich behalte das Fenster im Blick. Ohne Leben möchte ich führen, Alter. Wir kommen gleich zum Frühstück. Haut ab, Mann. Thank you. Wo sind die jetzt hin? Das gibt's doch nicht. Hallo? Oben, unten, rechts, links, alle weg? Irre. Vielleicht sind sie abgestürzt. Ich mach mir einen Kaffee. Kaffee nutzt mir gerade nicht viel. Der rettet mich auch nicht vor den Nachrichten. Grubenunglück. Industriemüll. Krieg. Der Speicher meines Anrufbeantworters ist voll. Grüß Gott, Frau Kempf. Hier ist die Hausverwaltung Demel. Zum Teufel. Ja, Sie hätten es bestimmt bloß vergessen, aber ich möchte Sie doch ganz gern noch mal daran erinnern, dass Sie immer noch nicht auf den Weg pushen. Ja? Ja, die Volksbank, Frau Kempf. Wir würden Ihnen gern mal ein Formular zuschicken, um zu erfahren, ob Sie eventuell gewesen. Anna? Hallo? Ja, Hanna, ich bin's. Ich muss mal abhauen, plane eine Reise und muss ja mal sein, muss ja sowieso nach Asien, wenn ich dann Japanologie studiere und Hey Hanna, hier ist Gulli, sag mal, du hast doch eine Haftpflichtversicherung. Mir ist nämlich mein Laptop runtergefallen und dann dachte ich. Zum Teufel. Im Briefkasten liegt ein einziger Brief. Darin steckt eine weiße Karte, auf die jemand geschrieben hat. Minus 60 Menschen. Schöner Gruß. Und die Unterschrift? Wilhelm. Wilhelm vielleicht? Ich kenne nur Kaiser Wilhelm. Hanna, morgen. Vor seiner Wohnungstür steht mein Nachbar mit Liebeskummer und Schlafstörungen. Ja klar, war es blöd von mir, Silvia mitten in der Nacht anzurufen. Ja, aber was soll ich machen, rumsitzen und warten? Ja, nehmen die Sache doch lieber in die Hand. Ja. Und das ist dann der Moment, in dem man Fehler macht. Jedenfalls fühlt sie sich jetzt verfolgt, nächtliche Anrufe. Ja, blöd. Ja, sie soll mich ja wollen. Das jedenfalls ist mein Ziel. Und jetzt habe ich den Plan. Ich muss zur Arbeit. Jetzt so abrupt? Ich drehe ihm einfach den Rücken zu und springe die Treppen runter. Immer 5 Stufen auf einmal. Zum Teufel, zum Teufel, zum Teufel. Wann kommst du denn wieder? Ich wollte dich noch fragen, wegen der Katzen. Der zieht meine Karte ein. Wenn der Automat die Karte einzieht, können wir leider nichts können machen. Können wir leider nichts dann machen. Dann müssen wir die Karte einbehalten. Ich hasse sie. Mit Personalausweis können Sie aber gerne am Schalter abheben. Und, ist ja klar, am Schalter sitzt keiner, aber kein einziger. Die Filiale könnte man jetzt ausräumen. Ich kaufe mir mit dem Restgeld, den ich noch habe, beim Bäcker eine Schruppe. Hey, hör mal. Ende soffen, Ende. In der U-Bahn sabbert ein Besoffener neben mir. Er versucht, etwas zu sagen. Lippersäule. Immer rundherum. Ist weg. Sein Gestank bleibt da. Von außen einsteigen, aber erst mal ist der. Ach, auch schon da? Sag mal, wer von euch Süßen hatte mein Tellerchen aus der Spülmaschine geholt? Du, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Meine Kolleginnen in der Sozialversicherung haben die Telefone abgestellt, wie immer. Die Radios an. Mit trägen Armen fassen sie über ihre Bäuche nach den Akten. Von der ich dir erzählt hatte? Ja. Da legst du das dann so rüber und dann machst du das mit so einer, wie heißt das? Auf meinem Schreibtisch stehen ihre Eimer mit schlankmachender Trockennahrung aus der Apotheke. Guck mal hier. Dünnes Supermodel randaliert im Flugzeug. Kennst du die noch? Das habe ich vorhin gelesen. Die ist so dämlich. Gibt's doch nicht, oder? Und dann vor allem mit den dünnen Ärmchen, dass sie überhaupt randalieren kann. Doch, überhaupt. Schrecklich, aber das ist ja irgendwie so ein, das ist ja wirklich so ein, das geht ja jetzt, in, also da machen ja alle mit. Hauptsache randalieren ist ja jetzt immer. Du, apropos randalieren. Mein Telefon klingelt in dem Moment, in dem ich es anstelle. Das war bis jetzt an jedem Tag so. Die Frau am anderen Ende weint, weil ich ein lebendes Wesen bin. Seit September versuche ich es. Seit September rufe ich an. Ich bin total verzweifelt. Ich bin am Ende. Ich meine, ich brauche das Geld doch dringend. Das habe ich doch sogar vom Anwalt bestätigt bekommen. 40 Briefe habe ich geschrieben und es ist nichts zurückgekommen. Keine Antwort. Was soll ich denn machen? Sagen Sie es mir. Ich verspreche, Ihren Vorgang abzuarbeiten und die Zahlung zu veranlassen. Die Akte lege ich ganz oben auf den riesigen Stapel und schalte das Telefon aus. Die hat es jetzt gemacht und ja? Du wolltest mir erzählen, du hattest sie dann getroffen. Wenn doch bloß die Klappe halten würden, die Kolleginnen. Sie hat sich so vertan, als wenn sie vorher gewusst hätte, ja, was dabei rauskommt. Ich meine, das Resultat in der Hose oder was, das geht. Aber nackig geht nicht mehr. Ja? Nein. Und die Schmerzen, sie war ja 14 Tage, musste sie sich krank schreiben lassen, das war nicht geplant. Aber die war doch hier bei Frau Wolters. Weg. Alle weg? Machen die mittags schon Feierabend? Oder gibt es eine Betriebsfeier? Irgendein Arbeitsjubiläum? Wieso haben die mir da nichts davon gesagt? Und wieso lassen sie ihre Radios weiter quäken? Mein Magen knurrt. Eine Schrippe ist zu wenig. In meiner Küche bekommt das Kuvert mit der weißen Karte rote Spritzer von der Tomatensauce für die Spaghetti. Minus 60 Menschen. Und ich kenne doch keinen Wilhelm. Ein kleiner, bärtiger Mann. Frau Hanna Kempf? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Er hält mir eine Visitenkarte entgegen. Ach, der Versicherungsvertreter. Wir sind für morgen verabredet. Nein, für heute. Ja. Er geht an mir vorbei, setzt sich an den Küchentisch und zeigt mir seinen Terminkalender. Die Risikowahrnehmung ist ein Prozess des Erkennens und Begreifens möglicher Schadens- und Gefahrensdimensionen. Und aber auch von möglichen Gewinnchancen. Und hier schalten wir uns ein. Und wir verschwinden. Ich will wieder ins Bett. Niveau. Ich habe speziell für Sie ein günstiges Paket zusammengestellt, das praktisch alle Kunden sind. Weg. Er ist weg. Wo ist er hin? Hinterm Stuhl? Unterm Tisch? Wo ist er hin? Das Gerüst? Hinterm Stuhl? Er ist direkt von meinen Augen verschwunden. Ich habe es gesehen. Das Gerüst? Er ist direkt vor meinen Augen verschwunden. Ich hab's gesehen. Die Karte. Die Karte. Minus 60 Menschen. Mein Herz rast, als ich das Kuvert aufmache und die weiße Karte rausziehe. Es waren minus 60. Und hier steht minus 2 Menschen. Hier steht minus 2. Von minus 60 bin ich runter bis auf minus 2. Das sind 58 Menschen. Wo sind die hin? Also, ein Besoffener tastet sich immer um eine Litfaßsäule rum. Immer rundrum. Dann bleibt er stehen. Also, das sind Frau Kempf und die sagt, Betriebskosten, gell? Ja, Frau Kempf, Ihre Darlehensbelastung beträgt bereits 750 Euro im Monat. Lebendig eingemauert. Der hatte doch so einen Blutunfall. Muss er halt mal auf die Zähne beißen. Gott, wirklich. Ja, die hatten den dann auch noch ein anderes Zimmer gelegt. Ich hab ihn speziell für sie. Hat sie nochmal nachgefragt, stimmt, das hat mir hier Dingens erzählt. Ja. Und dann haben sie eben vorne auf die Kurve und auf Weiher, auf Weiher. Herzlich willkommen bei Wilhelm. Bei Wilhelm. Kommt alle herein. Kommt. Drittens, auf der Suche nach Gilles. Gilles hat uns eingeladen. Er macht irgendwas auf einem Schloss. Hat nicht genau gesagt, was. Aber Gilles ist es, der unserem Literaturkränzchen das Feuer verleiht. Tückisch harmlos beginnend, frisst sich das Unheil langsam wie ein Schwelbrand in den Leser hinein. Schwelbrand, das ist doch... Doch, mit diesem Werk hat sich der Autor endgültig in den Rang eines Somerset Maugham katapultiert. Ein großer Wurf. Ach, Schwelbrand, nein, das ist kein... Emotionslos, würde ich sagen, ja. Kalt. Und moralisch fragwürdig. Ach, gut, so ein Unsinn, so etwas kann doch nur jemand sagen für den... Langweilig. Ich finde es großartig. Also zwängen wir uns alle ins Auto. Wir besuchen Gilles auf dem Schloss. Das Auto heizt und heizt auf oberster Energiestufe. Und die Heizung lässt sich nicht abstellen. Mitten im Dezember fahren wir mit geöffneten Fenstern durch die Nacht. Ein leeres Pförtnerhäuschen. Dahinter biegen wir in die Allee ein. Majestätisch beleuchtete Fenster und ein Turm. Wir haben den passenden Ort für unsere literarischen Gedanken gefunden. Wenn sich der Roman formal wie inhaltlich den Rhythmen der Gegenwart stellen will, dann darf er nicht in Nostalgie erstarren. Richtig, er muss die handwerkliche Deckung verlassen und mit Furor losgehen. Das heißt wie? Ein Mann mit goldgeränderter Brille kommt auf uns zu. Sie wollen sicher zur Tagung des Statistischen Landesamtes. Nein. Wir sind auf der Suche nach Gilles. Wir suchen Gilles. Der Mann mit der goldgeränderten Brille tritt einen Schritt zurück. Ich begleite Sie gern, wie gesagt, wenn Sie die Tagung des Statistischen Landesamtes besuchen wollen. Wir haben ein äußerst interessantes Vortragsprogramm. Aber einen Gilles? Gilles? Gilles! Wir suchen allein weiter und finden den ehemaligen Schweinestall, so steht es auf einer Tafel. Erbaut 1682 nach Plänen des Hofbaumeisters Fischer von Gerlach. Er hat herrliche Gewölbe. Alle Tische sind gedeckt. Thermoskannen so groß wie Kinder und fingerdickes Geschirr. Auf einem Serviertisch steht ein Teller mit einem einzelnen Hering. Thank you. mal bei einer Kinderlandverschickung und da sind wir jeden Tag. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt zusammenbleiben. Ja, hier fangen wir an zu suchen, im Seitenflügel. Okay. Jill? Hallo? Wir gehen durch lange Gänge mit Türen. Jill! Manchmal ist es, als hörten wir ihn. Niemand hat von der Kette Suche des Suches. Jill! Wir finden nur einen Getränkeautomaten, der spricht. Hallo. Wir werfen Geld ein. Der Automat sagt: Danke. Wir drücken den Knopf Bier. Der Automat sagt: Hilfe. Drück doch mal Wasser. Wir drücken den Knopf Wasser. Und der Automat sagt: Auf Wiedersehen. Er gibt uns das Geld nicht zurück. Ohne Getränk gehen wir nach draußen und suchen weiter nach Jill. Aus der Orangerie kommen Trommelschläge. Wir schleichen über den Rasen an die Fenster, ziehen uns hoch und schauen hinein. Halbnackte Männer krümmen sich wie Echsen auf dem Fußboden. Ihnen gegenüber stehen Frauen aufgereiht. Sie tragen Glockenröcke und stampfen mit ihren Stöckelschuhen. Die Arme heben sie hoch, die Hüften zucken zum Schlag der Trommeln. Die Frauen sehen empört aus. Wir ziehen uns zurück. Was machen wir jetzt? Wir sind hungrig und haben die Literatur schon fast vergessen. Da kommt jemand durch die Büsche auf uns zu. Oh, wie siehst du denn aus? Überall gesucht. Wo warst du denn so lange? Es ist Jill. Jill? Er trägt einen viel zu großen Mantel. Darunter gucken nackte Waden hervor. Jills Füße stecken nackt in den Schuhen. Er gehört zu den kriechenden Männern. Wir hätten ihn nicht gesehen. Flamenco ist die Synthese der Unerträglichkeit der Liebe, der Anstößigkeit der Begierde und der besitzergreifenden Abscheu der Lust. Ein Pandemonium der Leidenschaften. Habt ihr keinen Hunger? Hier, bitte. Bitte. Nicht schlecht. Jill hat keine Zeit mehr für Literatur. Er versorgt uns mit Brötchen, die von den Tafeln des Statistischen Landesamtes abgefallen sind. Dann geht er wieder zu den Echsenmännern und den empörten Frauen. Im ehemaligen Kuhstall vor dem Parkplatz proben russische Sänger. Guten Abend, meine liebe Freunde. Kommen Sie doch rein und hören Sie. Kommen Sie doch. Ой, Маричка, люблю тебя, Заришменико. Aber es ist spät und wir sind müde von der Suche nach Jill. Wir fahren durch die Dunkelheit in die Stadt zurück, mit geöffneten Fenstern. Und das immer heizende Auto müssen wir wirklich bald reparieren lassen. Maria. Thank you. Viertens, der Drache. Ein Drache schlüpft in meinen Brustkorb und lässt sich rechts in der Lunge zum Schlafen nieder. Ein Wurm kommt aus den Höhen der Luft hinterher, landet auf meiner Oberlippe, schwänzelt den Nasengang aufwärts und verschwindet in den Nebenhöhlen Richtung Gehirn. Er kennt die Örtlichkeiten und weiß, wo man sich versteckt. Ich kann nicht abschätzen, welchen Schaden er anrichtet. Sicher ist der Wurm niederträchtig, doch klein. Der Drache dagegen ist gefährlich. Er ruht jetzt, schläft. Doch er wird den Kopf heben. Das muss er. Und ich muss das um jeden Preis verhindern. Es ist Nacht, ich bin allein, ich überlege. Dann rufe ich meinen Nachbarn an. Ja? Hallo? Esther? Hanna? In den letzten Monaten habe ich ihn angehört, getröstet und beraten. Immer wieder, auf der Treppe zwischen Tür und Angel, telefonisch. Was? Ich habe ihn zum Teufel gewünscht und gedacht, da wäre er auch, weil er weg war. Ja? Inzwischen ist er wieder da, in der Nebenwohnung, und hat anscheinend seine unglückliche Liebe zu der gewissen Silvia ausgestanden. Ich weiß ziemlich viel von ihm. Er weiß von mir nichts. Hallo, Hanna. Hallo. Er kommt tatsächlich. Jetzt. Mitten in der Nacht. Er setzt sich an mein Bett. Was ist denn los, hm? Hör zu. Hier ist Krieg. Ich habe einen Feind. Es ist ein Drache. Er hat sich in mir eingenistet. Im Brustkorb der Drache. Das Wichtigste ist jetzt, klug und umsichtig vorzugehen. Ich brauche einen Schlachtplan. Ich muss verhindern, dass er seinen Kopf hebt. Wir müssen ihn unschädlich machen, bevor er aufwacht und... Was machst du denn? Mein Nachbar versucht die ganze Zeit, seine Hand an dem, was ich sage, vorbeizuschieben und mir ins Gesicht zu fassen. Hör auf, verdammt, bist du verrückt geworden! Hört nicht zu. Ich drücke die Hand weg oder weiche aus. Ich habe keine Kraft, das macht mich rasend. Der soll mir doch helfen. Hanna, ich beruhige dich doch. Ich will doch nur wissen, ob du Fieber hast. Von dem Wurm fange ich besser erst gar nicht an. Er versteht nicht mal den Drachen. Ich dagegen habe ihn immer verstanden mit seiner Liebe zu einer Zicke, die nichts von ihm wissen will, Silvia. Ich habe es jedenfalls versucht, mich bemüht, und jetzt brauche ich einen Verbündeten. Oh Gott, das ist ja... Er fühlt meine Stirn. Also ich bin gleich wieder da. Jetzt haut er ab. Umeshukutsu Tee stärkt die Energie. Ein Teelöffel Kutsu, eine Tasse kaltes Wasser. Ja. Shiitake Tee fiebersenkend, in dünne Streifen geschnitten, mit dem Wasser zum Kochen bringen, Flamme runterdrehen. Er hat löchrige Wurzeln, Sojasauce und scharfe Pflaumen mitgebracht. Schwarze Bohnentee wärmt und er hantiert fröhlich in meiner Kochnische herum. Restbohnen können weitergekocht und gegessen werden. Hier, in kleinen Schlucken zu sich nehmen. Probier mal. Ich trinke und löffle alles, was er mir bringt. Süß, scharf oder sämig. Und warte, bis es hell wird und er mir die Zutaten für meine Strategie besorgen kann. Okay, mal sehen. Empfohlene Tagesdosis 20 bis 30 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, verteilt auf 3 bis 4 Einzelgaben. Wie viel wiegst du? Nebenwirkungen. Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Erregung. Das hier. Dreimal täglich oder häufiger vor dem Schlafengehen einträufeln. Nebenwirkungen, Reizbarkeit und Müdigkeit. Der Drache lächelt und schickt mir Feuer und Schmerz aus seiner immer noch dösenden Heimtücke. Für ihn sind diese Mittel so bedrohlich wie gespuckte Papierkügelchen. Man muss den Feind ausrotten. Überraschend und ohne Kompromiss, das weiß ich jetzt. War das alles, was du brauchst? Mein Schlachtplan war schlecht. Der des Nachbarn auch. Ich setze mich auf und drücke an den Stützkissen in meinem Rücken herum. Ohne Kraft, ohne Sinn. Er sieht mir zu. Wir ändern die Taktik. Aber wie? Wir rufen den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das russische Roulette. Hast du eine Alternative? Keine. Also, das russische Roulette. Wir rufen den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Den Kunstband habe ich auch. Der Arzt tritt an meine Bücherwand und legt den Kopf schräg, um weitere Titel zu lesen. Kennen Sie das Deckengemälde im Palazzo Zenobio? Apoll steigt auf dem Sonnenwagen am Horizont empor. Die Szene ist eingefügt in einen illusionistisch gemalten Architekturaufbau. Kaum zu erkennen, was gemalt ist und was Wirklichkeit. Er scheint sich sehr gut auszukennen mit Kunstschätzen. Vielleicht ist das seine Art, eine Krankenanamnese zu machen. Aus der Entfernung und den Augenwinkeln. Ich denke nach, aber mir fällt nicht ein, wo der Palazzo Zenobio sein könnte. Obwohl ich schon oft in Venedig war. Wenn es mir jetzt einfällt, hilft mir der Arzt bestimmt in meinem Krieg gegen den Drachen. Wunderbares Gemälde finden wir noch im Palazzo Sandi. Von den Rändern der Decke streben Windhunde und geflügelte Rösser in die Höhe. Wir sehen ihre Bäuche, ihre Hufe, ihre Unterlippen. Über ihnen öffnet sich der unermessliche Himmel und der Himmel selbst gebiert in einem Strudel gelber Wolken. Eine Göttin. Ja. Ist auch in diesem Band von Tiepolo. Das Buch ist so riesig. Ich werde es genau durchlesen, wenn ich gesund bin und es wieder halten kann. Das sage ich zu dem Arzt. Ja, dann... Es klingt wie ein Gelübde. Machen Sie sich mal ein bisschen frei obenrum. Mal einatmen. Und aus. Nochmal einatmen. Halt. Mein Nachbar war offenbar noch nicht in Venedig. Und ein. Er geht nicht aus dem Zimmer. Halt. Steht rum. Und aus. Auch bei der Untersuchung. Ja. Was haben wir heute? Den 15. Hier, ich schreibe Ihnen mal was. Ach, naja. Der Arzt sieht niedergeschlagen aus, wie er da an meinem Schreibtisch sitzt und das Rezept ausfüllt. Sicher ist er müde von den vielen Kranken und Wohnungen. Er sehnt sich danach, in einem Sessel zu sitzen und Bücher über Venedig zu lesen. Als Arzt interessiert er sich nicht für mich. Aber als Kunstkenner müsste er sich doch wenigstens für den Drachen in mir interessieren. Aber ich kann jetzt nicht damit anfangen, vom Drachen zu reden. Auf Wiedersehen. Ich muss in die Kissen sinken. Auf Wiedersehen. Der Nachbar schaut zum Türrahmen rein. Im Palazzo Sandi, das Deckengemälde, zeigt die Göttin der Beredsamkeit. Oh. Kunstgeschichte, abgebrochen. Das wusste ich nicht. Vor Japanologie. Ich warte auf die Wirkung des Medikaments. Sie kommt tatsächlich. Die Temperatur geht runter. Der Nachbar fühlt meine Stirn. Da geht sie gleich wieder rauf, hoch. Sonst nehme ich auf der Treppe immer 3 Stufen auf einmal. Jetzt halte ich mich kaum auf den Beinen, wenn ich zum Bad gehe. Der Nachbar sieht von seinem asiatischen Medizinbuch auf und mir zu. Er ist die ganze Zeit da. Vielleicht versteht er jetzt langsam den Krieg, den ich führe. Er ruft den ärztlichen Bereitschaftsdienst an, zum zweiten Mal. Beim russischen Roulette sind 5 Trommeln leer und eine ist gefüllt. Na, wo ist denn das kranke Huhn? Die Ärztin ruft schon im Hausgang. Schönen guten Tag. Ihre Energie steht im besonderen Gegensatz zur Schwäche einer Kranken, in der ein Drache wohnt. Das kann sich unterschiedlich auswirken. Kann ich meinen Mantel hier aufhängen? Zum Beispiel kann sich die Kranke beruhigt fühlen, weil jemand mit überschüssiger Kraft Probleme löst. Gut. Die Kranke kann sich aber auch beunruhigt fühlen, weil ein Mensch mit solcher Vitalität auf einem anderen Stern haust. So. Na, dann wollen wir mal. Sie stellt die Arzttasche auf meinen Schreibtisch. Mitten drauf. Na los, raus! Kommandiert den Nachbarn aus dem Zimmer. Okay, okay. Und verwirft die Diagnose des ersten Arztes. Was soll das sein? Nie und nimmer. Auf keinen Fall. Ach, unter gar keinen Umständen. Das gibt es zu dieser Jahreszeit gar nicht. Naja, das Medikament können Sie auch weiternehmen, wenn Sie es schon haben. Nehmen Sie es ruhig mal weiter. Ich würde jetzt gern von dem Drachen erzählen. Die Not drängt mich dazu. Also es ist so, dass in meiner Brust... Sie zieht ihr Stethoskop heraus und horcht mich im Vorübergehen ab, während sie von mir wegzieht. So, dann wollen wir mal. Hantiert in ihrem Koffer, zieht eine Spritze auf, verschüttet, weil sie zu viel Kraft hat, die Hälfte der Ampulle auf meinem Laken. Gut, dann wollen wir mal. Sie rammt mir die Spritze in den Po. So. Aua. Packt ihre Tasche und stürmt hinaus. Gut. Okidoki. Gute Besserung. Und rufen Sie mich mal an. Ich warte, dass die Spritze wirkt, dass ich einschlafe, dann auf irgendeine Wirkung. Ich werde nie wieder gesund, im Gegenteil. Ich träume mit offenen Augen. Ich bin im Betonfußboden meiner alten Schule eingearbeitet, sodass mein Rücken Fußboden ist, meine Schultern und der Kopf aber noch lebendig herausstehen. Das ist unerträglich, besonders in den Pausen. Der Drache ist nicht mal aus seinem Schlaf geschreckt. Mit der Spritze wird er auch so fertig. Spielend. Sie macht ihn nur noch stärker. Er lächelt. Im Schlaf lächelnd schickt er sein Gift in mein Blut, den blitzenden Schmerz in die Nerven meines Schädels. Der Drache schäumt in meiner Lunge vor Lust und Vorfreude auf sein zerstörendes Fest. Ein leises Knistern, wie von platzenden Blasen eines Schaumbads. Ich höre mich knistern, wenn ich auf dem Kopfkissen liege. Ich kann hören, wie der Drache in meinem Atem knistert. Ich muss nur den Mund aufmachen. Hanna, Hanna, hörst du mich? Er ist kurz davor aufzuwachen. Er wird seinen Kopf heben und mich zerstören. Du glühst und zitterst. Ruf den ärztlichen Bereitschaftsdienst, bitte. Gut. Wieso haben Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst gerufen? Wieder eine Frau. Diesmal mit langen, blonden Haaren. Wieso haben Sie kein Taxi bestellt? Sie hätten die Patientin doch auch in eine Hausarztpraxis fahren können. Von wem haben Sie dieses teure Medikament bekommen? Aus welchem Grund? Wissen Sie, wie viel das kostet? Haben Sie selbst den Vorschlag gemacht oder hat der Arzt das getan? Kannten Sie das Mittel vielleicht aus dem Fernsehen? Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn jeder, der im Bett liegt, dieses Mittel bekäme? Sie kommt näher. Okay, machen Sie mal den Oberkörper frei. Sie zieht, ohne mich und den Nachbarn aus den Augen zu lassen, ein Stethoskop aus der Tasche. Nicht erschrecken, es wird jetzt ein bisschen kalt. Und setzt es an meine Haut. Und einatmen, tief einatmen. Und aus. Und ein. Jawohl, und nochmal. Da hört sie den Drachen atmen. Was denn das? Nochmal? Sofort ein Drachenmittel. Intravenös. Sie wird blass und gibt mir endlich eine Krankheit und die Segnungen der modernen Medizin. Von Minute zu Minute werde ich leichter. Ich hätte nicht gedacht, dass es so herrlich ist, ein Drachenmittel zu bekommen, intravenös. Es gibt Bilder von magnetischen Sitzungen, auf denen Versuchspersonen über ihrer Lagerstatt schweben. So geht's mir. Ich bin so damit beschäftigt, zu schweben, dass ich gar nicht merke, wie der Drache aus mir verschwindet. Ich bin wieder da. In meinem Sessel vor dem Bücherregal sitzt der Nachbar. Er liest in einem asiatischen Ernährungsbuch. Ab und zu sieht er zu mir rüber. Er hat sein Katzenklo gleich mitgebracht. Sicher überlegt er, dass es schon Zeit ist für den nächsten Tee. Die Katze liegt neben seinen Füßen. Sie leckt ihre Pfoten. In ein paar Minuten wird er aufstehen und die Kartoffelpackung auf meiner Brust erneuern. Die Wärme tut mir gut. Ich bin gerettet. Alles andere ist unwichtig. Bis auf den Wurm. Wo der wohl steckt? Katzenzungen. Hörspiel von Irmgard Männer. Hanna, Anna Thalbach. Nachbar, Axel Wandke. Sowie Ilja Chapiro, Peter Feldmann, Katlin Gavlich, Stefan Kaminski, Alexander Kuhn, Regina Lemnitz, Uwe Müller, Stefan Ripplinger, Bernhard Schütz und Britta Steffenhagen. Ton, Komposition und Musikauswahl Jean Chimczak. Regieassistenz Julia Thieke. Regie Judith Lorenz. Produktion Südwestrundfunk mit Deutschlandradio Kultur 2006. Julia Thieke hat mit der Regisseurin und der Autorin des Hörspiels Katzenzungen, Judith Lorenz und Irmgard Männer, im Produktionsjahr 2006 gesprochen und aus dem Interview eine Collage gemacht. Genau wie das Hörspiel ist auch dieses Stück zeitlos schön, wenn wir auch zugegebenermaßen inzwischen 12 Jahre älter sind. Auch Tüpfelchen, was Tüpfelchen ist, habe ich mir alles aufgeschrieben. Eine Art Ratgeber für den Alltag. Julia Thieke im Gespräch mit Irmgard Männer und Judith Lorenz. Ach so, das hier zum Beispiel? Genau, habe ich dich nochmal gefragt. Mann! Katzenzungen sind ja Zuerst mal was ganz Verführerisches. Sie sind so ein Leckerbissen. In diesem Stück verwandeln Sie sich in etwas anderes. Es ist ja so eine Art Ratgeber für den Alltag, ja? Also, bevor du in den Supermarkt gehst, hör dir lieber dieses Hörspiel an. Weil diese Situation im Supermarkt wirst du sofort erleben. Du kennst es, genervt, lange Schlange. Und schwupp, Kraft deiner Fantasie, kannst du dich wunderbar aus so einer Situation herausziehen, sodass es eigentlich ein sehr komisches, witziges Erlebnis wird. Der Text. Ich wollte eigentlich Kurzhörspiele machen, und zwar ganz kurze. Und habe meinen Computer durchforstet, was es da so an Möglichkeiten gibt, an Dingen, die man ausarbeiten könnte. Und dann habe ich also diese ersten drei Teile gefunden als Ideen, als Kurzgeschichten oder einfach nur so notiert. Und ich setzte mich an meinen Arbeitsplatz und die Sachen wurden immer länger und immer größer. Die Figur fing an zu leben. Es kamen Figuren von draußen rein. Und diese ganzen Versatzstücke haben sich praktisch verselbstständigt. Und am Schluss war es eine Stunde. Ich hatte eine unglaublich große Freiheit, noch alles Mögliche zu gestalten. Und da gibt es Figuren, die sind zwar auch deutlich, aber die sind eigentlich nur so wie so Strichmännchen gemalt. Und die sehe ich, die Strichmännchen, aber ich kann denen noch irgendwie was anziehen und ich kann denen noch irgendwie die Haare stylen und so. Und das ist toll auch, wenn man so offene Figuren hat. Deswegen zum Beispiel ist sowas entstanden wie diese Liebesbeziehung zwischen dem Nachbarn und der Hanna, die habe ich davor nicht so gelesen und die haben die beiden so entwickelt im Spiel und dann habe ich das natürlich aufgenommen und auch unterstützt musikalisch und mit Atmos. Das finde ich toll, wenn dann noch so ein Freiraum ist. Und für mich war das Wichtige, dass sie das Prinzip verstanden hatte. Das ist das Wichtige. Also, dass sich dann diese Figuren in ganz andere Richtungen entwickeln, das ist was Herrliches, wenn ich mich verstanden fühle. Also wenn ich denke, der Text ist dann am richtigen Ort. Die Produktion. Der John Chimchak ist der Tonmeister dieses Stücks und gleichzeitig ist er auch der Komponist. Das ist natürlich toll, weil der während der Aufnahme genau jedes Detail mitverfolgt. Der hört dann die Zusatzaktion, die ich mache, um eine bestimmte Stimmung und eine bestimmte Emotion zu erzeugen und kann dann darauf noch besser, noch intensiver mit seiner Musik reagieren. Das heißt, nach den drei Tagen Aufnahme haben wir eben eine Unterbrechung von 5 Wochen gehabt. Ich bin nach Hause mit den Aufnahmen auf Festplatte, habe die vorsondiert. Es gab ja zum Teil bis zu 20 Fassungen von einer Szene. Dann haben wir diese vorsondierten Aufnahmen zusammen angehört und haben uns überlegt, wie sieht die Musik in der Szene aus? Ich denke, dass diese stilistischen Mittel manchmal auch so aneinander vorbeischrammen, wie die Leute in dem Stück aneinander vorbeischrammen. Also die sind nicht so harmonisierend nebeneinander gesetzt, sondern also sie haben so einen besonderen Rhythmus, der einen immer wieder überrascht. Und so wie eben auch die Menschen eigentlich überraschend auftauchen in dem Stück und da ihre ganzen Gefühle und ihre Sehnsüchte mitbringen und dann schwupp sind sie wieder weg. Also man weiß aber nicht genau, warum die jetzt in diese Richtung verschwunden sind oder wer als nächstes auftauchen könnte. Und so ist es eben mit dieser Geräusch- und Musikebene auch. Diese Banalität, die setzt sich aus verschiedenen Versatzstücken zusammen, die sehr stilistisch sehr unterschiedlich sind. Und plötzlich ist da ein Untergrund, der nicht stimmt, der einen beunruhigt und der einen zeigt, dass das Banale eigentlich das Entsetzliche ist. Was hast du gesagt, das Banale ist das Entsetzliche? Ja, da wollte ich gerade noch mal das kurz mal... passieren, was meinst du damit genau? Die Sachen, die in dem Stück vorkommen, die bestehen ja aus ganz viel Banalitäten. Dieser Supermarkt, das Autofahren, irgendwelche ärztlichen Bereitschaftsdienste. Es hat aber immer diesen Untergrund von etwas, also es hat etwas Abgründiges. Das Stück. Beim Abhören war es diesmal auch völlig anders, als ich dachte. Und es hat aber gar nicht lang gedauert. Und dann war das, was ich mir vorgestellt hatte, völlig verschwunden, weil das, was produziert war, das stimmt. Und das ist großartig. Mir gefällt das. Und das ist im Prinzip der Idealfall von der Zusammenarbeit, dass jemand anders eine Ebene dazu gibt. Irgendwann in der Inszenierung kommt dann so ein Punkt, wo ich dann auch ganz konsequent alleine bin mit dem, was ich angefangen habe. Also irgendwann weiß ich dann genau, wo geht's lang, welches Tempo hat das Stück, wo sind welche Stimmungen. Und dann lege ich die jemandem vor die Füße und dann kann er die irgendwie auch treten. Klar, also würde ich auch verstehen, weil das einfach dann das ist, was ich draus gemacht habe. Und das ist dann natürlich toll, wenn es dann für die Autoren, für die Irmgard irgendwas Neues noch dazu gibt, klar. Man kann natürlich auch sagen, das Banale ist das Wunderbare, nur gehen wir immer dran vorbei. Also sozusagen dieses Warentütchen enthält ein großartiges Erlebnis, also wie auch immer es ausgehen mag. Das ist ja eigentlich offen gelassen, wie es ausgeht. Sie steht da zwar im Supermarkt und ist selber so verhüllt, aber irgendwas wird es schon bewegen. Diese Hannah hat einfach Fantasie und die setzt sie im Alltag ein. Das hört sich jetzt wahnsinnig esoterisch an, ist aber überhaupt nicht so. Ich finde, dass oft rennt man so trübe durch die Gegend und ist so völlig abgeschlafft im Kopf. Und wenn man den ab und zu mal einschalten würde, dann passieren ganz tolle Sachen. Mit außerordentlich kuriosen bis chaotischen Vorfällen und ganz normalen Sonderlingen, die versuchen, unbeschadet durch den ersten Monat des Jahres zu kommen, müssen wir in Karl-Heinz Böllings Hörspiel Der Monat Januar rechnen. Wir haben es schon zu Beginn des Monats gesendet, aber wir geben Ihnen gern Gelegenheit, es in Gesellschaft noch einmal zu hören und zu besprechen. Wenn Sie in Berlin wohnen oder eine Reise dorthin planen, so laden wir Sie für den kommenden Sonntag, das ist der 27. Januar, herzlich ein in unser Hörtheater im Heimathafen Neukölln. Wir feiern dort auch den Beginn der neuen Hörtheatersaison mit Kartoffel- und Nudelsalat, passend zum Hörspiel. Heike Tauch und die Dramaturgin Stefanie Hoster werden anwesend sein. Karl-Heinz Bölling will die Reise von Dortmund nach Berlin antreten. Am Sonntag, dem 27. Januar um 19.30 Uhr in den Heimathafen Neukölln in der Karl-Marx-Straße in Berlin. Und hier schon mal ein kleiner Ausschnitt. Och, es hat keinen Sinn, sich über das Handy Gequatsche zu ärgern. Diese Leute kommen und gehen. Da steigt wieder einer aus. Und da wieder einer ein. Nein, zwei. Die haben besonders schöne Handys. Ich habe keins mitgebracht. Vergessen. Ich habe meins in meiner Hosentasche. Da bleibt es den ganzen Tag. Es ist kalt geworden. Wir haben Winter. Januar. Ach, wir hatten doch gerade erst Weihnachten. Schon vorbei? Nicht eine Sekunde mehr Weihnachten als immer. Und Arbeit macht es auch. Man verhält sich anders. Vielleicht sich verlieben? Ja, natürlich. Och, dieser blöde Straßenbahnfahrer. Wie der eben die Türen geschlossen hat. Da wollten doch viele noch rein in die Bahn. Frechheit. Fahrplan. Das nennt man Fahrplan. Ich möchte kein Straßenbahnfahrer sein und dann immer unter der Erde. Oder springt ein Mensch vor die Bahn. Ich hab's noch nicht gesehen. Ah, Fahrkartenkontrolle. Ah, Mist. Wieso? Hoffentlich fliegen die Blödmänner auf die Schnauze. Oh, ich bin vielleicht manchmal ungerecht. Die machen ja ihren Beruf jetzt. Wir unterhalten uns hier. Ich kenne sie überhaupt nicht. Wunderschön. Komm mal näher. Fahrschein nicht dabei? Da noch diese scheiß Videoüberwachung. Ich habe nicht abgestempelt. Vergessen. Exakt. Ich hab's vergessen. Das kann man nicht vergessen. Ich stehe morgens auf und weiß, wir haben Januar. So, junge Dame, Ihren Fahrschein hätte ich gern mal gesehen. Den habe ich nicht dabei. Vergessen. Also, ich meine, ich habe einen dabei. Ich habe nur vorhin vergessen, ihn weil dann kam die Bahn ja so schnell und dann... Das tut mir wirklich sehr leid, aber... stelle ich Ihnen ein erhöhtes Beförderungsentgelt aus. Da sind 60 Euro fällig. 60 Euro? Tina? Ja. Ich bedanke mich. Das waren 60 Euro. Man kann eben nicht schwarz fahren. Was für ein Albtraum. Ich muss jetzt aussteigen. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch.